3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast. Podiumsdiskussion. Was passiert gerade in Gaza? Und was können wir für die Menschen vor Ort tun? Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr alle da seid. Erstmal haben wir Kim hier direkt zu meiner Linken von der Aktion Internationale Solidarität, Kati von Offensiv der marxistischen Organisation, Armin von Thaura, Wieland Hoban, Vorsitzender der Stimme für der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost und Christine Bernhold, Professorin auch an der Uni Hamburg hier. Genau, vielen Dank an euch, dass ihr alle da seid. Unsere Veranstaltung heute heißt ja eben, was passiert gerade in Gaza und was können wir hier für die Menschen vor Ort tun. Deshalb würde ich dich, Armin, fragen, was passiert denn eigentlich gerade in Gaza? Magst du uns vielleicht ein bisschen berichten? Dankeschön und vielen Dank, Nadja, vielen Dank für die Organisation. Danke, dass wir alle hier sein dürfen und dass wir unsere Solidarität mit den Menschen in Gaza und zum Ausdruck bringen können und dass wir darüber nachdenken können, zusammen nachdenken können, wie können wir es schaffen, die Menschen in Gaza zu unterstützen und inshallah irgendwann auch noch Palästina zu befreien. Die Lage in Gaza ist jeden Tag schlimmer und schlimmer und schlimmer und gerade seit dem 6.5., wo die Rafah-Offensive begonnen hat, hat sich die Lage sehr verschlimmert. Also man sieht es an den Bildern, man sieht es in den Nachrichten. Die Menschen haben nach wie vor nichts zu essen, die Menschen haben nach wie vor nichts zu trinken und das wird jeden Tag weniger. Es werden jeden Tag mehr Menschen bombardiert, es werden jeden Tag mehr Infrastrukturen, Camps und Häuser zerstört durch die israelische Invasion in Rafah, aber auch gesamt Gaza. Also wir sehen zum Beispiel, heute Nacht wurde erst das europäische Krankenhaus, das ist der letzte Krankenhaus in Khan Yunis, der muss heute Nacht evakuiert werden und das auf die Schnelle. Und dann mussten die in ein völlig anderes Krankenhaus gebracht werden. Also in einem Krankenhaus in Gaza befinden sich nicht Hunderte oder Tausende, sondern teilweise auch Zehntausende. Und nicht nur Menschen, die Verletzungen erleiden mussten, sondern auch Familien, die da drin leben. Weil es sonst nirgendwo irgendwelche sicheren Camps oder sonst was gibt. Also wir haben es ja gesehen, vor einem Monat wurde ein Camp mit 7 Tonnen Bomben, also jeweils 1 Tonne 7 insgesamt schweren Bomben bombardiert. Da sind sehr viele Menschen daran ermordet wurden. Die Rafah-Invasion war sehr schlimm für die Menschen. Die Menschen mussten dann fliehen zum Strand, wo sie dann auch vor 3-4 Tagen auch wieder angegriffen wurden und auch irgendwohin anders gebracht werden mussten. Ärzte bestätigen, dass es noch nie so viele Menschen in kürzester Zeit durch Kopfschüsse ermordet werden. Also es ist ein gezielter Kopfschuss auf die Köpfe der Zivilbevölkerung. Man sieht, das sind Zivilisten und trotzdem werden die ermordet, sowohl mit Drohnen als auch mit Flugzeugen, als auch mit Kopfschüssen. Und das alles, vor allem die Kopfschüsse, hätte man verhindern können. Aber es geht halt darum, dass man Menschen dort wirklich zeigt, ihr habt euch nicht zu bewegen. Wir sagen euch, ihr bleibt dort und wir entscheiden darüber, was mit euch passiert, wenn ihr dort seid. Und es ist sehr, sehr gefährlich. Die Menschen, die gefangen genommen worden sind, die kommen zurzeit auch immer wieder ein paar neue raus. Vor 2 Tagen wurde der Präsident des Schifa-Krankenhauses entlassen und er hat darüber berichtet, dass er über 2 Monate lang jeden Tag nichts anderes zu essen bekommen hat als nur ein Stück Brot. Jeden Tag nur ein Stück Brot. Er hat darüber berichtet, dass es kaum Wasser für die Gefangenen gab. Er hat über die Folterung berichtet, er hat darüber berichtet, dass die israelischen Soldaten jede Nacht einfach so in die Zelle stürmen können und die Zelle entweder durchsuchen, die Menschen dann zum Folterraum bringen können, zu einem neuen Gespräch. Und das ist das Alltag. Und das betrifft ja auch nicht nur Rasa, sondern auch die Menschen im Westjordanland. Da sehen wir auch sehr viele Gefangene, die zurzeit rauskommen mit gebrochenen Füßen, mit gebrochenen Armen, mit gebrochenem Brust. Und das ist wirklich krass. Also das, was den Menschen in Rasa passiert, das lässt sich ja nicht nur, also das ist ja nicht nur in Rasa, sondern auch in der Westbank, wo wir teilweise sehen, wie auch also Städte und normale Häuser, wo noch nie, also beziehungsweise seit 10, 15 Jahren dort nicht bombardiert wurde, auf einmal doch bombardiert werden. Und man sieht, dass die Eskalationsspirale seitens der Israelis immer und immer wieder steigt. Also es bleibt nicht nur in Rasa, sondern auch im Westjordanland Richtung Libanon. Und vor allem in Rasa sind die Menschen halt auch betroffen. Aber die Westbank steht halt im Schatten vom Genozid in Rasa. Und wir haben halt mit dieser Lage nirgendwo einen Vergleich. Also wenn wir suchen, was seit dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, finden wir nirgendwo einen Vergleich zu dem, was zur Zeit in Rasa bzw. insgesamt in Palästina passiert. Die Menschen müssen vom Norden in den Süden fliehen, dann vom Süden in den Osten, dann vom Osten in den Westen, und das ist halt tagtäglich. Also man findet nirgendwo Stabilität, man findet nirgendwo ein Zuhause, man findet nirgendwo wirklich einen Ort bzw. einen Platz, wo man halt langfristig bleiben kann und sich überhaupt sicher fühlt. Und das zeigt sich bei den Menschen in den Nachrichten, was sie deren Verwandten auch, die hier sich in Europa oder sonst wo befinden, dass sie sagen, ey, wir haben keine Hoffnung mehr, wir sehen nicht mehr, was wir machen können, wir fühlen uns nirgendwo sicher, wir wissen nicht, ob wir morgen überhaupt was zu essen kriegen, und die Preise für Essen, die steigen tagtäglich krass. Also ich habe bei uns im Palästina-Camp ein paar Jungs nachgefragt, wie halt die Preise zurzeit sind, und dann, die Zahlen sind einfach übertrieben krass. Also ein Kilo Tomaten kostet 35 Schekel. 35 Schekel sind 9 Euro. Im Vergleich davor, vor dem Genozid, war ein Kilo Tomaten 70 Cent. Damals 70 Cent, heute 9 Euro, ein Kilo Tomaten. Fleisch gibt es überhaupt nicht, also es gab anscheinend Fleisch zum Opferfest, aber danach gab es das nicht. Es gibt geflorenes Fleisch, was nur in Rasa ist, aber in Rafah ist, aber anderswo in Rasa findet man kein Fleisch. Dann haben wir nachgefragt, ein Kilo Mehl kostet mittlerweile 10 Euro und 25 Kilo Mehl einfach mal 200 Euro. Wo sollen die Menschen dann das Essen her haben? Zum Vergleich dazu, ein Kilo Mehl hat damals weniger als 50 Cent gekostet. Und das zeigt sich halt, es ist nicht nur die Bombardierung, es sind nicht nur die Kopfschüsse, es sind nicht nur die Krankenhäuser, sondern das gesamte Leben ist betroffen, und es werden immer weniger Trucks mit Hilfegütern reingelassen. Wir haben ja eine lange Zeit lang gesehen, wie zionistische Siedler die Checkpoints gesperrt haben, damit kein Essen nach Rasa reingeht. Und das ist halt nicht nur denen geschuldet, sondern der gesamten Politik der Israelis. Und es sieht nicht nach einem Ende aus. Also man sieht, dass das Militär sich gegen Netanyahu stellt, aber trotzdem weiterkämpft. Und die stellen sich nicht nur gegen Netanyahu, weil sie keine Lust mehr auf Krieg haben, sondern weil kein einziger Mensch mittlerweile sich meldet, damit er in Rasa kämpft. Viele Menschen, beziehungsweise viele Zionisten, bringen sich derzeit um, damit sie nicht in Rasa kämpfen müssen. Und trotzdem hört die Politik und hört der Genozid nicht auf, und es sieht auch nicht nach einem Ende aus. Wir haben halt aber auch in Deutschland, ist es für uns sehr beschämend, dass wir in Deutschland immer noch darüber diskutieren müssen, ob das ein Genozid ist oder kein Genozid ist. Und man hat von Tag 1 schon gesagt, dass es ein sich anbahnender Genozid durch die Ankündigung der israelischen Politiker, die Leute aus dem Knesset, Netanyahu und die ganzen, auch die Presse in Israel. Und wenn wir nach Deutschland schauen, schauen wir, dass die pro-palästinensischen Solidaritätsbewegungen von Tag 1 von Repressionen betroffen sind, dass die von Tag 1 durchsuchen erleiden müssen, dass sie Versammlungsverbote erleiden müssen, dass sie Verbote überhaupt bekommen und dass man da nicht weiterkommt. Und in Hamburg haben wir Polizeigewalt auf den Demos, wir haben Beobachtungen durch den Verfassungsschutz, wir haben aber auch Hausdurchsuchungen bei Menschen, die Palästina solidarisch sind, die vielleicht nur ein Post auf Instagram gepostet haben. Und da sehen wir, dass der deutsche Staat und die deutsche Polizei nicht einsieht, dass das einfach nur friedliche Menschen, die sich für die Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit in Palästina einsetzen und demonstrieren, sondern für sie ist jeder einzelne Mensch, der sich mit Palästina solidarisiert, direkt ein Antisemit oder ein Terrorist. Und dazu werden wir gleich viel mehr hören von Wieland. Aber das sind Behauptungen, die einfach gestellt werden, damit man zu nichts kommen kann. Und wenn man an einem Punkt kommt, wo man sagt, okay, die Solidaritätsbewegungen machen jetzt wirklich Politik und machen politischen Druck, in dem Moment gibt es dann krasse Repressionen, wie wir es damals in Berlin erlebt haben, beim Palästina-Kongress. Wichtig ist halt, dass wir trotzdem weitermachen, dass unser Zusammenhalt nicht bricht, weil was ich persönlich bin aus dem Westjordanland, bin dort geboren und aufgewachsen und was ich kenne von dort, wird hier genauso umgesetzt. Also ich unterscheide mittlerweile nicht zwischen einem israelischen Polizisten und einem deutschen Polizisten, weil die genau die gleiche rassistische und antipalästinensische Ideologie verfolgen und den Palästinenser einfach nur eine Gefahr sehen. Und die sehen keine Menschen darin, sondern einfach nur eine Gefahr. Das ist mein potenzieller Ziel. Und eine Strategie, die verfolgen, ist Farrek Tasud. Das bedeutet, bringt die Menschen auseinander, dann gewinnst du. Und das dazu dürfen wir sie nicht kommen lassen. Dieser Zusammenhalt ist unsere Stärke, ist nicht nur einfach nur ein Satz, sondern eine Ideologie, die wir wirklich verfolgen müssen. Wir müssen Wege finden, wie wir unsere Solidaritätsbewegungen verbünden können, damit der Zusammenhalt noch größer wird und damit unsere Aktionen größer werden und dadurch wir noch mehr politischen Druck schaffen. Von Deutschland aus müssen wir politischen Druck schaffen, damit keine Rüstungsexporte mehr aus Deutschland raus dürfen. Damit wir gerade für uns als Hamburger wissen, ob unser ziviler Hafen dafür verwendet wird, Rüstungsexporte durchzulassen oder überhaupt welche Exporte zuzulassen, die Israel beim Genozid unterstützen. Wir müssen hier in Deutschland uns damit bemühen, eventuell eine palästinensische Lobby zu schaffen. Wir müssen uns hier in Deutschland darum bemühen, dass wir jetzt endlich mal wirklich zusammenkommen, wirklich Politik machen und die politischen Druck schaffen und später irgendwann, wenn wir alle zusammengefunden haben, uns auf einen Konsens einigen, der uns dazu führt, wirklich die Politik in Deutschland zu ändern. Vielen Dank. Vielen Dank, Armin, für den Einblick in die Situation in Palästina. Wieland, du bist ja der Vorsitzende der jüdischen Stimme. Und natürlich hören wir in Deutschland die ganze Zeit gerade, dass das alles ist aufgrund der deutschen Geschichte, weil wir heute hier in Deutschland Juden verteidigen müssen, müssen wir zulassen, dass Palästinenser abgeschlachtet werden, dass ein Genozid an ihnen verübt wird. Wie siehst du das eigentlich? Ja, dieser Krieg hat viele Fronten. Ich meine jetzt den Krieg, den wir als Bewegung führen müssen und den wir schon auch lange vor dem 7. Oktober geführt haben. Und die jüdische Stimme gibt es auch seit über 20 Jahren jetzt. Und das ist kein neuer Kampf, aber natürlich ist er gerade jetzt in einer Phase, der ein eigentlich ungekanntes Ausmaß an Grauen und Schrecken erreicht hat. Also selbst die Nakba, oder sagen wir die erste Nakba, wurde inzwischen in den Schatten gestellt. Und wie gesagt, es gibt viele Fronten. Es gibt natürlich die Sachen, die in Palästina passieren. Es gibt auch die Sachen, die hier passieren und die verschiedenen Sphären, in denen sie passieren. In der politischen Sphäre, der akademischen, der kulturellen oder der gesamtgesellschaftlichen Sphäre. Man darf nicht vergessen, dass es da auch durchaus starke Unterschiede zwischen öffentlicher Meinung und staatlich verordneter Position gibt. Gleichzeitig ist es so, dass die 69% der Bevölkerung, die angeblich gegen den Genozid sind, auch nicht viel von sich hören lassen. Und deswegen ist auch ein Teil unserer Arbeit, irgendwie diese Leute auch ich weiß nicht, wachzurütteln oder, ich meine, okay, wenn 40.000 Tote eigentlich wachrütteln, vielleicht gibt es da nichts mehr zu holen, aber ich denke, wir sind alle ein bisschen Idealisten auch, sonst würden wir diesen Aktivismus nicht betreiben. Und insofern habe ich oder haben wir nach wie vor den Anspruch, einfach, dass immer mehr Leute dazukommen. Und dass irgendwann, ich meine, wir wissen alle nicht, wann dieser Genozid vorbei sein wird, aber auch dann wird ja das Schrecken und das Unrecht kein Ende haben. Insofern brauchen wir wirklich jede Person, die sich anschließt und die vielleicht auch die eigene Passivität oder Hilflosigkeit oder einfach Obrigkeitshörigkeit überwindet. Das ist auch wirklich ein Problem der deutschen Gesellschaft, wenn man sie etwa mit der französischen oder der britischen vergleicht. Also es gab zwar, ich habe gehört, es gab zwar eine Studentenbewegung irgendwann, aber 68 scheint mir lange her, weil ja, inzwischen ist es eher so, oder was heißt inzwischen, ich meine, das hat in Deutschland Tradition, dass man gehorcht. Und deswegen freut es mich auch wirklich sehr, dass diese Camp-Bewegung auch hier in Deutschland Fuß gefasst hat. Natürlich gibt es da bestimmte irgendwie Kompromisse, die erstmal eingegangen werden müssen, weil wir haben gesehen, beim allerersten Camp in Berlin, ja, da kam es über eigentlich eine erste Protestgeste nicht hinaus, weil die Polizei einfach sofort alles zerstört hat. Das blieb dann also beim kurzen Protest. Aber dann nachdem nach und nach auch an anderen Unis die Studenten geschaut haben, wie sie vielleicht durch eine gewisse Anpassung an, sagen wir, bürokratische Forderungen, dann doch was auf die Beine stellen können, was ein bisschen mehr Bestand hat. Und wo sie dann überhaupt dazu kommen, ein Programm eben mit Information, Kultur, Aufklärung auf die Beine zu stellen. Weil, okay, Protest, klar, aber Protest gibt's in vielen Formen. Es fehlt eigentlich nicht an Protest, auch wenn der Staat und verschiedene strukturelle Systeme versuchen, diesen Protest zu ersticken, geht er ja weiter. Also das ist ganz klar. Und es werden auch immer mehr Lösungen gefunden, Maßnahmen gegen Repressalien. Zum Beispiel, also einfach, dass man einen Ersatzraum findet. Oder dass irgendwo jemand eben aus Solidarität sagt, hey, wir können euch unseren Raum geben. Es war hier so, und ich meine, ich habe an Veranstaltungen teilgenommen, die zweimal hintereinander Raumabsagen hatten, sodass ein dritter Raum gefunden werden musste. Und dass das auch meistens nur durch solidarische Strukturen möglich war. Oder ein Fall, das war eine besonders kreative Lösung, dass dann mein eigentlicher Vortrag nur in einem sehr kleinen Raum stattfinden konnte, wesentlich kleiner als eigentlich, also da konnten nur wenige Leute rein. Aber dann waren an zwei anderen Orten auch weitere Publikumsteile und dann über einen Livestream konnten die das dann auch verfolgen. Ja, also die Menschen werden kreativer, sie sammeln Erfahrungen und das macht mich auch optimistisch zu sehen, einfach wie viele, vor allem junge Menschen, auch durch den Genozid neu politisiert wurden und auch neu einfach angetrieben werden, auch Erfahrungen zu machen und zu lernen und auch zu sehen, ja okay, am Anfang weiß man halt nicht alles und da macht man vielleicht Fehler oder da ist man erstmal irgendwie ein bisschen dilettantisch, egal. Also Learning by Doing ist da wirklich, wirklich ein wichtiger Grundsatz, weil es jetzt einfach so wichtig ist zu tun und auch sichtbar etwas zu tun. Und ja, wir als jüdische Stimme haben natürlich da so eine spezielle Stoßrichtung, sagen wir. Weil einerseits sind wir natürlich ein Teil dieser Bewegung und demonstrieren einfach Seite und Seite, Seite an Seite mit allen. Aber wir haben dann auch nochmal den Anspruch, die zionistische Deutungshoheit über die jüdische Identität anzufechten und eigentlich letztendlich zu beenden. Und das ist auch durch, also eine Maßnahme da ist eben Aufklärung, Informationsverbreitung, Wissensverbreitung und wirklich auch eine Gegenoffensive gegen Propaganda und gegen auch gewisse Automatismen im Diskurs, die nicht genug hinterfragt werden. Also dass überhaupt irgendwie Menschen im akademischen Betrieb sich hinstellen können und sagen, ja, die 3D-Definition, Dämonisierung Israels, also einfach wirklich so dilettantische Formulierungen, die wirklich im wissenschaftlichen Bereich nichts zu suchen haben, werden dann ernst genommen. Und dann irgendwie gibt es eine ZDF-Doku, wo dann ein Herr Professor Grigard dann kommt und irgendwie ganz seriös dasteht und die 3D-Definition erwähnt. Und ich meine, das Ganze ist ja eine Lachnummer, aber es wird leider ernst genommen. Und da wollen wir zumindest unsere Sprecherposition da wirklich nutzen, um zu sagen, nicht nur, dass natürlich nicht alle jüdischen Menschen weltweit den Zionismus unterstützen oder sich mit ihm identifizieren oder irgendwie etwas für Israels Politik oder überhaupt Selbstbezeichnung als jüdischen Staat übrig haben. Ich spreche eigentlich nur vom sogenannten jüdischen Staat. Und schon das ist eigentlich ein Begriff, der gar nicht hinterfragt wird, darin, was er bedeutet. Weil de facto bedeutet ja schon diese Definition als jüdischer Staat Apartheid und Vorherrschaft eines Teiles der Bevölkerung über den anderen. Und das muss den Leuten erstmal klar gemacht werden. Also einfach, dass diese Mythen, die wirklich einfach von vorne bis hinten reichen. Das heißt, ja, aber es braucht doch einen jüdischen Staat, irgendwie jüdische Menschen brauchen einen Schutzraum. Schutzraum klingt für mich nach Naturreservat. Ich brauche kein Naturreservat. Minderheiten sollten sicher sein, egal jetzt, welche Minderheiten das sind. Wir warten auch nicht, dass irgendeine andere Minderheit ein Land mehrere tausend Kilometer entfernt sich aussuchen soll, um da einen Schutzraum zu haben. Das ist eine Absurdität, die sich etabliert hat und deswegen nicht mehr hinterfragt wird. Und deswegen rede ich auch oft über die Geschichte des Zionismus, um auch zu zeigen, wie sehr er auf der gleichen Logik beruht wie der Antisemitismus selbst, nämlich dass jüdische und nicht-jüdische Menschen nicht zusammenleben sollen. Und auch, dass schon immer wirklich offene Antisemiten die Macht hatten im Westen, ein Interesse daran hatten, den Zionismus zu unterstützen, weil sie nämlich ihre Juden wegschaffen wollten. Ganz einfach. Das heißt, natürlich auch absolut Aufklärungsarbeit über die Nakba, aber zu zeigen schon, dass schon vor der Nakba, also nicht nur, weil die Nakba geschehen ist, hat das Ganze irgendwie ein Defekt, sondern weil schon diese Idee des politischen Zionismus ein Fehler war. Es war die falsche Reaktion auf den europäischen Antisemitismus. Es war natürlich eine Reaktion. Man muss diesen geschichtlichen Kontext auch klar zeigen. Aber es war eine falsche Reaktion. Und es war keine fortschrittliche. Und es war eine, die sich auch bewusst gegen fortschrittliche Kräfte gewandt hat. Ja, und das ist eben ein Teil unserer Aufgabe. Und da kämpfen wir natürlich gegen viel Hass und Anfeindung, so wie die ganze Bewegung und auch der jüdische Mainstream, will natürlich nichts mit uns zu tun haben, aber wir haben auch kein Interesse, uns da anzubiedern sollen, sondern wir kämpfen einfach diejenigen, die Rassismus und Hass verbreiten und die die jüdische Identität so definieren wollen, dass sie nur durch Unterdrückung und Apartheid und Genozid zu rechtfertigen ist, letztendlich. Vielen Dank, Wieland, für deinen Beitrag. Was man natürlich nochmal besonders betonen muss in Deutschland, ist eben, dass Deutschland ja eigentlich eine Historie hat, in der Antisemitismus real eine relevante Rolle spielt, sage ich mal. Und genau, dass der angebliche Kampf gegen Antisemitismus heute und seine Instrumentalisierung aber dass sehr politische Auswirkungen hat, die auch in Kontext zu bringen sind mit deutschen Interessen. Da wollte ich dich einmal, Christine, fragen, wie siehst du diesen Zusammenhang eigentlich? Ja, auch von mir erstmal vorab noch 4 Punkte. Vielen Dank, dass ihr die Veranstaltung organisiert habt. Ich finde super, dass so viele Menschen hierher gekommen sind, auch wenn die Raumverlegung so kurzfristig stattgefunden hat. Zweitens, ich war gerade für 2 Wochen in Brighton und da gab es ein großes Camp auf dem Campus an der Universität und mir wurde explizit gesagt, wenn in Hamburg Veranstaltungen stattfinden, soll ich solidarische Grüße ausrichten. Das habe ich hiermit jetzt gemacht. Solidarische Grüße aus Brighton von den Leuten, die vor Ort das Partycamp organisiert haben. Nadja, du hast ja gesagt, ich arbeite hier an der Uni. Wenn ich aus Gaza wäre, dann könnte ich jetzt nicht mehr an der Uni arbeiten. Unis in Gaza sind zerstört oder komplett beschädigt. Es gibt im Prinzip keine universitäre Arbeit mehr. Es sind viele tausende Studierende ermordet worden. Es sind viele Profs ermordet worden. Es sind hunderttausende verletzt worden. Und es ist einfach so, dass es sowas wie ein Zugang zu Bildung im Prinzip eigentlich nicht mehr existiert. Ja? Das heißt, ich könnte meine Arbeit nicht machen, wenn ich aus Gaza wäre. Und damit geht für mich natürlich auch eine gesellschaftliche Verantwortung einher. Ich bin nämlich nicht aus Gaza, sondern ich bin hier. Ich bin in Hamburg an der Uni und ich habe die Verantwortung, zu diesem Thema entsprechend auch aktiv zu sein und meine Stimme zu erheben. Und wie Wieland gerade schon gesagt hat, es ist eine absolute Katastrophe, dass dem so wenige Kolleginnen und Kollegen hier an der Uni folgen. Und es wäre auf jeden Fall an uns zu versuchen, das zu ändern. Ich arbeite viel mit Daten und als Ergänzung zu dem, was Armin gesagt hat, das habe ich auch letztes Mal schon bei der Veranstaltung gesagt, wenn man sich auf dem Online-Portal Statista anguckt, wie viele Menschen eigentlich umgebracht wurden in Gaza, dann liest man dort als Überschrift, Zitat, Anzahl der Todesopfer und Verletzten durch den Terrorangriff der Hamas gegen Israel. Und dann wurde hinzugefügt später und Gegenschläge seit dem 7. Oktober 2023. Das ist natürlich erstmal ein absoluter Skandal und wenn man analytisch drauf guckt, dann ist es natürlich Teil der in Deutschland dominanten Ideologie, alles was die israelische Regierung tut, als Gegenschlag zu bezeichnen und alles was mit der Geschichte der Besatzung, der Blockade und Kriegspolitik Israels zu tun hat, aus der Geschichte im Prinzip rauszustreichen und so zu tun, als wäre sozusagen alles Selbstverteidigung. Was man mittlerweile darf in Deutschland ist moralisch mit großen Krokodilstränen in den Augen sagen, wie schlimm die Situation in Gaza ist. Aber was man überhaupt nicht sagen darf, ist, wer dafür verantwortlich ist. Wenn man das sagt, und das hat Wieland ja gerade schon gesagt, dann ist man Antisemit. Und diese Ideologie, und das ist ja so ein bisschen jetzt die Überleitung zu dem Punkt, zu dem ich eingeladen wurde, hat natürlich was mit deutschen Interessen zu tun. Und wenn ich deutsche Interessen sage, dann meine ich deutsche imperialistische Interessen in dieser Region. Und auch die sogenannte Wiedergutmachungspolitik, zu der ich dann noch 2, 3 Sätze sagen will, hat was mit diesen Interessen von Anfang an übrigens zu tun gehabt. Also die Frage, warum die Bundesregierung diese israelische Politik unterstützt, die ist nicht zu beantworten, indem man nur sozusagen mit postkolonialer Theorie, Siedlerkolonialismus und auch nicht nur mit dem Zionismus kommt, sondern dieser Krieg wird von den USA und von Deutschland unterstützt, weil ganz handfeste Interessen, geostrategische Interessen und auch materielle Interessen dahinter stehen. Und Dror Dayan, Filmemacher, der hat in einem Videobeitrag zum Palästina-Kongress, der ja nicht stattfinden konnte, weil er repressiv aufgelöst wurde, einen Videobeitrag gemacht, den ich euch allen anempfehle, wo er im Prinzip sagt, es geht um deutschen Imperialismus und es geht um die NATO. Und er zitiert in diesem Videobeitrag eine Rede, die Angela Merkel schon 2008 vor der Knesset gehalten hat. Und da sagt sie, wenn der Iran in den Besitz einer Atombombe käme, dann hätte das verheerende Folgen, zuerst und vor allem für die Sicherheit und Existenz Israels, dann für die gesamte Region und schließlich weit darüber hinaus für alle in Europa und der Welt, für alle, denen die Werte Freiheit, Demokratie und Menschenwürde etwas bedeuten. Sie meinen mit diesen Gefahren natürlich nicht Kuba zum Beispiel, sondern sie meint die westlich-kapitalistischen Staaten, die politisch an der Seite Deutschlands und der USA stehen. Und sie macht aber ziemlich klar mit diesem Zitat, es geht nicht in erster Linie um die Shoah oder um eine wirklich ernst gemeinte Wiedergutmachung, die by the way gar nicht möglich ist, sondern es geht um den Iran. Es geht geopolitisch und strategisch darum, dass Israel das Bollwerk, der Brückenkopf in der Region ist, der Vorposten, und zwar als Atommacht. Ja, und da sind wir dann auch bei dem Punkt, dass ich finde, dass diese Analyse, dass wir uns mit Imperialismus-Theorie beschäftigen müssen und mit den Interessen in der Region, dass ohne diese Analyse eine wirkliche Erklärung für die Unterstützung dieser israelischen Politik eigentlich überhaupt nicht möglich ist. Und das hat natürlich auch was mit militärischen und wirtschaftlichen Aspekten zu tun. Das heißt, das halte ich jetzt kurz, beziehungsweise streiche ich raus. Ich will da nur einen Punkt aufgreifen, nämlich, dass mit der Materialisierung der Sühne, wie Moshe Zuckermann das mal bezeichnet hat, sich auch gute Geschäfte machen lassen, aber nicht nur das. Es gibt zum Beispiel Waffendeals zwischen Deutschland und Israel, die mit nuklearen U-Booten zu tun haben. Da geht es um U-Boot-Geschäfte in der Höhe von mehreren Milliarden Euro. Und zum Beispiel der Bau der INS Draken war schon 2006 von der damalig schwarz-roten Bundesregierung in die Wege geleitet worden. Die letztliche Genehmigung erteilte dann der Bundessicherheitsrat Ende des vergangenen Jahres. Und die Frage ist, wofür braucht Israel diese U-Boote? U-Boote sind, atomare U-Boote sind sogenannte Second-Strike-Waffen, die noch genutzt werden können, wenn sozusagen alle Atomwaffen auf dem Boden und in der Luft gegebenenfalls neutralisiert sind. Das heißt, es ist eine für den Westen, für die westlich-kapitalistischen Staaten sehr bedeutende Druckkulisse gegen den Iran, dass Israel in der Region mit atomaren U-Booten bewaffnet ist. Und ein dritter Punkt, der auch sehr relevant ist für die deutsch-israelischen Beziehungen, ist ein ideologischer. Und da knüpfe ich jetzt, glaube ich, sehr stark an das, was du gerade eben gesagt hast. Das Ganze wird nämlich ideologisch gerahmt als, ich sage es in Anführungsstrichen, nochmal bewusst, Wiedergutmachungspolitik, die von Anfang an ein Projekt war, das deutsche imperialistische Interessen sozusagen legitimieren, moralisch legitimieren sollte, und zwar nicht nur in Bezug auf die Politik gegenüber Israel. Was dahinter steht, ist eigentlich im Prinzip eine Art des Lernens aus der Geschichte des deutschen Faschismus und dessen Menschheitsverbrechen an den europäischen Juden, was heute offiziell heißt, die politische, ideologische und militärische Unterstützung Israels, während die Ursachen des Faschismus natürlich überhaupt nicht angetastet werden. Ja? Die Ursachen, die in der kapitalistischen Produktionsweise selbst liegen, und sowas wie eine Entnazifizierung hat es in Deutschland sowieso nicht wirklich gegeben. Aber die Bundesrepublik kann sich natürlich ideologisch als so eine Art geläuterter Retter inszenieren durch diese Form von Wiedergutmachungspolitik. Das heißt sowas wie, wir dürfen jetzt wieder in die Welt hinaus mit Waffen, weil wir ja Sühne geleistet haben. Ja? Und das ist ja historisch auch schon vielfach genutzt worden. Wer sich Joschka Fischers Reden zum Beispiel anguckt, in der Legitimierung des Kosovo-Krieges und der deutschen Beteiligung daran, wird das auf jeden Fall wiederfinden. Und ein bisschen was davon steckt natürlich auch darin, wenn heute gegen Putin, Hitler sozusagen in Deutschland argumentiert wird und so weiter. Also nochmal, weil man selber angeblich aus der Geschichte gelernt habe, darf man jetzt wieder, weil man wollte ja nur helfen. Und das ist natürlich für deutsche Kriegspolitik eine ganz unheimlich wichtige ideologische Grundlage. Und das wird auch im Rahmen der Neuaufteilung und der zunehmenden Auseinandersetzung zwischen imperialistischen Kräften um die Neuaufteilung der Welt in den nächsten Jahren nochmal relevanter. Und ich glaube, da müssen wir uns in Deutschland auch sozusagen, was die Zurückdrängung dessen auf ideologischer Ebene angeht, nochmal ganz schön warm anziehen. Das zusammengefasst heißt für mich, dass unsere Aufgabe eben nicht nur darin besteht, was natürlich wir machen müssen und was ganz relevant ist, die Verbrechen in Gaza anzuklagen, sondern hier vor Ort ganz klar die Unterstützung der Besatzungspolitik durch den deutschen Imperialismus zu verhindern, anzuklagen und natürlich dann auch zu gucken, ob man sowas leisten kann, wie ganz konkret Waffenlieferungen an Israel von hier vor Ort zu verhindern. Und was hat das jetzt mit Wiedergutmachungspolitik zu tun? Also einen Punkt habe ich ja gerade schon gesagt, ideologische Legitimierung grundsätzlich von imperialistischer Politik. Aber ich würde auch sagen, dass die deutsche Staatsräson de facto antisemitische Ideologie tatsächlich befördert. Ja, dieses ganze Brimborium hier darum, dass wir angeblich alle Antisemiten seien, das ist nicht nur eine Farce und eine ideologische Instrumentalisierung, um uns klein zu kriegen, sondern da steckt auch sozusagen noch was anderes dahinter, nämlich eine Ablenkung davon, dass das, was hier als Diskurs geprägt wird, und da komme ich gleich zu, de facto meines Erachtens wirklich die Gefahr enthält, Antisemitismus in Deutschland hoffähig zu halten. Auf der Seite des Auswärtigen Amtes ist zu lesen, das zitiere ich jetzt nochmal, Deutschland steht in einem einzigartigen Verhältnis zu Israel. Dieses begründet durch die Verantwortung Deutschlands für die Shoah, den systematischen Völkermord an etwa 6 Millionen Juden Europas. Die einzigartigen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel sind ein Grundpfeiler der deutschen Außenpolitik. Was hier als Gütesiegel hochgehalten wird, ist im Prinzip sowas wie, wir sind jetzt eben dieses andere Deutschland angeblich, das mit der Geschichte des deutschen Faschismus nichts mehr zu tun hat. Wir handeln jetzt außenpolitisch wertegeleitet, feministische Außenpolitik, und wir bekämpfen Antisemitismus. Und dieses Ideologem, das gibt es eben schon sehr lange, das wurde 1952 als eine Art so welthistorischer Persilschein vom damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer eigentlich erkauft. Von derselben Regierung übrigens, die den Tätern des deutschen Faschismus und den Wirtschaftseliten, die vom Faschismus massiv profitiert haben, eine ziemlich gemütliche Heimstätte eingerichtet haben, hier in Deutschland und in der deutschen Normalisierung. Und Adenauer hat damals auch offen gezeigt, um welche Interessen es eigentlich ging. Also er hat nämlich nicht mal versucht, seine eigenen antisemitischen Stereotype zu verbergen, als er 1965 in einem Interview mit Günter Gauss gesagt hat, warum das Abkommen mit Israel eigentlich angestrebt wurde. Und das zitiere ich jetzt. Die Macht der Juden, auch heute noch, insbesondere in Amerika, soll man nicht unterschätzen. Die politisch herrschende Klasse hat also in Westdeutschland diese sogenannte Wiedergutmachungspolitik betrieben, um sich der historischen Lesart des deutschen Faschismus zu entledigen und mit geweißter Weste im Sinne deutscher Unternehmen wieder außenpolitisch agieren zu können, in der Bündnispolitik mit den USA. Und Adenauers Einschätzung war damals, es geht nur, wenn man diese Form der Wiedergutmachungspolitik mit Israel sucht und findet. Moshe Zuckermann hat ziemlich stark kritisiert, dass die erinnerungspolitische Dimension der deutsch-israelischen Beziehungen seither eben auf diese bedingungslose Unterstützung Israels eng geführt wird. Und damit meint er auch, dass es natürlich sowas wie eine historische Dimension, die auch mit dem deutschen Faschismus zu tun hat, in der Staatsgründung Israels gibt. Aber er meint vor allen Dingen nach vorne zu stellen, und das ist natürlich richtig, dass man sich der historischen Verantwortung für die Shoah gar nicht entledigen kann. Ja? Das Menschheitsverbrechen, das der deutsche Faschismus an den europäischen Juden verübt hat, das kann nicht wieder gut gemacht werden. Und hier wird so getan, als könne man den Zivilisationsbruch ausgleichen, indem man Besatzungs- und Kriegspolitik Israels unterstützt. Wie absurd ist das bitte? Die meisten wissen, dass meine Position ist, dass man eine wirkliche historische Aufarbeitung des Faschismus nur machen kann, wenn man das Brechtsche Diktum ernst nimmt, dass der Schoß fruchtbar noch ist, aus dem es kroch, und man entsprechend natürlich auch die Grundlagen des Faschismus aufarbeitet. Aber selbst unter Bedingungen bürgerlicher Politik würde mindestens zu einer Aufarbeitung der Geschichte dazugehören, eben auch das ernst zu nehmen, was mit der Gründung Israels passiert ist, nämlich die Nakba. Und solange das nicht Teil der Aufarbeitung der deutschen Geschichte wird, ist es eben eine einseitige Aufarbeitung, die diese ideologische Instrumentalisierung möglich macht. Palästinenser als Opfer, die sich nicht wehren dürfen, die die Klappe zu halten haben, die gar nichts machen dürfen, was nicht als antisemitisch bezeichnet wird, wurden in dieser Form der Wiedergutmachung von Anfang an hingenommen. Aber sie beinhaltet eben auch von Anfang an ein instrumentelles Verhältnis zu Jüdinnen und Juden und die unsägliche Gleichsetzung, die wir eben schon gehört haben, von Juden, Zionismus und Israel, ebenso wie die davon abgeleitete falsche Gleichsetzung von Antisemitismus, Antizionismus und Israelkritik. Es wurde also ins deutsche Bewusstsein eingehämmert, dass es zumindest prekär ist, wenn nicht antisemitisch, die alle, egal was die israelische Regierung macht, zu kritisieren. Und nicht nur wer Antisemit ist, auch, sondern damit auch wer eigentlich ein akzeptabler Jude ist und wer nicht, entscheiden in Deutschland zunehmend rechte Kräfte, inklusive der immer weiter nach rechts rückenden deutschen Bundesregierung. Und diejenigen Juden, die im Sinne der deutschen Staatsräson nutzbar gemacht werden können, werden dann sozusagen als die ausgegeben, die deutsche Rechte als die, ich sage es jetzt natürlich in Anführungsstrichen, guten Juden definieren. Und deshalb sage ich ganz klar, wem es ernsthaft darum geht, die Gefahr des Antisemitismus aus der Welt zu bringen, die ich sehe, der müsste genau das, nämlich diese Gleichsetzung von Judentum und Israel, mit aufarbeiten. Die Gleichsetzung von Juden und Israel trägt dazu bei, dass sich das, was Adorno als Gerücht über den Juden kritisiert hat, herausbildet. Und Antisemitismus, das sagt eben auch Moshe Zuckermann, beginnt mit der Abstraktion des konkreten Menschen. Wenn der konkrete Mensch nur noch abstrakt eine Kategorie unterstellt wird, fängt das Verbrechen schon an. Und dieses antisemitische Ressentiment der Abstraktion des konkreten Juden liegt auch dem Philosemitismus zugrunde, der in Deutschland dann hochgehalten wird als Begründung dafür, warum auch sozusagen Israel in dieser Form, die Wieland kritisiert hat, unterstützt werden müsste. Und der auch natürlich von Springer-Medien und anderen gepflegt wird. Den hatte Edgar Hilsenrath einmal als eine Art umgekehrten Antisemitismus meiner Meinung nach zu Recht kritisiert. Ich würde allerdings sagen, eine Aufgabe, die wir haben, und da gebe ich dir recht, ist natürlich Aufklärung, das zu hinterfragen, das immer wieder so auf den Prüfstand zu stellen und dafür kämpfen, dass sich daran was ändert. Ich glaube aber nicht, dass es sich hier einfach nur um Missverständnis handelt. Ich weiß, dass du das auch nicht glaubst. Das ist jetzt keine Kritik an dir. Sondern das ist natürlich auch Teil eines Deutungskampfes darum, was eigentlich nie wieder heißt. Ja? Was heißt nie wieder? Und Erich Fried hat mal gesagt, dass die Wiedergutmachung eine geschickte Art sein kann, die Wiederschlechtmachung wieder gut einzuführen. Und das heißt, glaube ich, genau das, was ich eben versucht habe auszuführen. Es kann eine geschickte Art sein, die schlechte imperialistische Außenpolitik wieder gut anzumalen. Nämlich damit, dass man angeblich auf der richtigen Seite der Geschichte stünde. Und in diesem Sinne ist es natürlich unsere Aufgabe, nie wieder in der konkreten Auseinandersetzung zu deuten, als nie wieder Krieg, nie wieder Imperialismus und nie wieder Faschismus, und zwar überall auf der Welt. Vielen Dank. Vielen Dank, Christine, für deinen Beitrag. Du hattest uns jetzt viel erzählt zu den deutsch-israelischen Beziehungen, und deshalb würde ich dich, Kim, jetzt anschließend daran einmal gerne fragen, diese deutsch-israelischen Beziehungen, die ja in erster Linie imperialistische Interessen sind und Ausdruck imperialistischer Interessen, die müssen natürlich auch im Kontext gesehen werden einer generellen, allgemeinen Militarisierung der BRD, die wir eigentlich aktuell sehen. Pistorius sagt, wir sollen wieder kriegsfähig werden und so weiter und so fort. Und was würdest du sagen, wie ist eigentlich die Rolle Deutschlands da, vor allem in Bezug auf Israel und den Aspekt der weitergehenden Militarisierung? Ja, erstmal danke von mir für die Einladung. Ich hatte auch noch kurz zwei Punkte vorweg. Erstens bin ich noch ein bisschen heiser, also wenn man mich mal nicht versteht, ruf gerne rein. Genau. Und zweitens hast du ja am Anfang gesagt, dass ich von Aktion Internationale Solidarität bin, und dazu wollte ich noch kurz zwei Worte sagen, damit ihr das ein bisschen einordnen könnt, quasi was jetzt folgt. Genau. Wir sind ein Zusammenschluss von Kommunistinnen und Sozialistinnen, die schon länger in Hamburg politisch aktiv sind und die jetzt den Angriff in Gaza als Anlass genommen haben, internationalistisch zusammenzuarbeiten und dann halt das unter diesem Label zu tun. Bisher haben wir hauptsächlich Palästina-Arbeit gemacht, aber fühlen uns auch mit anderen Kämpfen, anderen internationalistischen Kämpfen in anderen Ländern verbunden. Genau, und wir machen sowohl theoretische als auch praktische Arbeit, also freut euch auch auf spannende Veranstaltungen von uns. Genau, und wir waren auch auf Demonstrationen und Kundgebungen aktiv und auch im Camp. Genau, so viel erstmal kurz dazu. Ja, du hast es ja eigentlich schon ganz gut eingeleitet. Ein bisschen um zu wissen, was man denn jetzt tun kann, wie man jetzt die Menschen in Palästina unterstützen kann, muss man sich ja angucken, wo kommt das eigentlich alles her und welche Geschichte hat das und welchen Ursprung hat das, damit man das dann halt auch bekämpfen kann. Und für uns ist nun mal ganz klar, dass das der Imperialismus ist, denn es sind deutsche und auch US-amerikanische Waffen, die in Palästina Menschen ermorden, und westliche Regierungen, die Israel unterstützen, um halt ihre eigenen Interessen durchzusetzen und dort Einfluss und Vorherrschaft zu sichern. Genau, den deutschen Imperialismus sieht man, wie du auch gerade schon meintest, ganz gut an der zunehmenden Militarisierung und auch an Waffenexporten. Und die zunehmende Militarisierung kann man einerseits gut an Zitaten sehen, wie dies von Pistorius, dass er halt meinte, Gott, Deutschland sollte wieder kriegstüchtig werden. Er hat übrigens jetzt letzten Monat erst gesagt, dass die 100 Milliarden Sondervermögen, die in die Bundeswehr geflossen sind, dafür nicht ausreichend sind. Aber man kann sich das auch ein bisschen in Facetten unterteilen und kann sehen, dass eigentlich das gesamte Leben und alle Bereiche von dieser Militarisierung durchzogen sind. Und da möchte ich mal ein paar aufmachen, es gibt sicherlich noch mehr. Ganz offensichtlich natürlich immer weitere Investitionen in die Bundeswehr, muss ich glaube ich eigentlich nicht viel zu sagen. Dann geht es aber auch um das gesellschaftliche Bild von Militarisierung und Bundeswehr. Das sind dann zum Beispiel solche Aktionen, dass Soldaten jetzt mit ihrer Uniform umsonst ICE fahren dürfen. Das ist natürlich erstmal gut für die, aber trägt halt auch zu einer Normalisierung von Bundeswehr und Militarisierung bei und verankert so halt ein Bild in der Gesellschaft. Aber auch sowas wie Werbung auf Jobmessen oder Berufsmessen und in Schulen trägt auch für sowas bei und normalisiert das. Da vielleicht als kurzer, nicht so Fun-Fact zu den Berufsmessen. Es ist inzwischen so, dass jeder 10. Rekrut in der Bundeswehr auch noch minderjährig ist. Also das hat auch seinen Effekt. Und viele von euch haben bestimmt auch zu ihrem 18. Lebensjahr so eine tolle Postkarte bekommen, wo sie auch eingeladen wurden dazu. Also ja, man sieht es leider, das hat doch Erfolg. Genau, ein weiterer Bereich sind die Medien, die, anders als es oft dargestellt wird, halt keine unabhängige Institution sind, sondern Einpeitscher für Waffenlieferungen und die Stimmung in der Bevölkerung sein können. Das hat man auch ganz gut beim Ukraine-Krieg gesehen, wo es dann auf einmal die Pflicht der deutschen Bevölkerung war, Waffen zu liefern, um da irgendwie Menschenleben zu retten. Oder auch wie Olaf Scholz dann von einer Zeitenwende spricht und von allen angeblichen Prinzipien, die vorher mal existiert haben sollen, abkehrt. Oder vielleicht auch ein Extrembeispiel, die Kindernachrichtensendung Logo hat ja dieses Taurus-Video gemacht, wo so sprechende Taurusköpfe sich beschwert haben, dass sie jetzt noch nicht in die Ukraine geliefert werden. Aber das sieht man ja auch, was Palästina angeht. Also da ist die Medienberichterstattung ja auch total krass. Also wenn man sich mal das Framing anguckt, ich meine, ihr habt es alle mitbekommen, so was du meintest mit, hast du Gegenangriff oder Reaktion, welches Wort war das, was benutzt wurde? Ich? Nee, du. Ja, das war aber in der Statistik, als du gesagt hast. Achso, Gegenschlag. Ja, Gegenschlag. Also sowas für Wörter darin zu werden, das ist echt frech. Genau, oder halt auch die Proteste, dass die auch so krass kriminalisiert werden, ist auch ein weiteres Zeichen davon. Oder auch der YouTube-Kanal, den die Bundeswehr jetzt hat und da ihre eigene kleine Miniserie macht, die Rekruten. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch aktiv Folgen machen, aber ja, daran kann man das halt auch ganz gut sehen. Und auch noch im Bereich ist der Sport. Also viele Olympiateilnehmer sind beispielsweise auch bei der Bundeswehr und machen da halt auch aktiv Werbung für die. Oder so ist zum Beispiel auch Rheinmetall, ein Rüstungsunternehmen, Sponsor von Borussia Dortmund, aber auch hier in Hamburg war zum Beispiel Amur, glaube ich, Sponsor von St. Pauli und die sind halt auch ganz eng mit dem US-Militär. Jetzt inzwischen nicht mehr, aber genau, also zieht sich wirklich durch alle Bereiche und ist so eine gesamtgesellschaftliche Hinwendung hin zum Krieg. Und das wird halt auch noch heuchlerischer damit begründet, mit dieser Parole, nie wieder ist jetzt, unter welcher man jetzt Waffen liefert, um angeblich Menschenleben zu retten. Und dabei wird die Parole bewusst abgeändert von ihrem eigentlichen, wie sie eigentlich mal war, und zwar nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Das wird hier halt weggelassen, um die Gesellschaft weiter nach rechts zu drängen und halt auch um Palästina-Solidarität zu brechen und Repressionen zu rechtfertigen. Genau. Was heißt es denn überhaupt, dass Deutschland wieder kriegstüchtig werden soll? Natürlich hat das auch ganz viele so Faktoren wie Aufrüstung und alles, aber das heißt auch, dass die deutsche Gesellschaft ideologisch auf Kriege und auf eine Kriegsbeteiligung vorbereitet werden soll. Und das passiert halt durch diese ganzen Schritte. Das wird auch deutlich an Diskussionen, die jetzt wieder über Wehrpflicht und über Wehrdienst und Berufsarmee geführt werden. Weil die Berufsarmee anscheinend nicht ausreicht, um genug Menschen zu rekrutieren und es halt ja einfach an Menschenmaterial gebraucht wird für ihre Kriege. Genau, zu den Waffenexporten nach Gaza. Habt ihr bestimmt auch mitbekommen, dass jetzt sich im Jahre 2023, also von 22 auf 23, die Waffenexporte nach Gaza verzehnfacht haben. Baerbock behauptet, dass diese Waffen nicht eingesetzt werden. Ja, das ist ja relativ eine nicht so schlaue Annahme. Ich meine, was sollen Waffen in Israel machen, wenn nicht eingesetzt werden? Ja, einerseits ist es logisch, dass es nicht der Fall ist. Andererseits ist es auch bewiesen, dass sie eingesetzt werden. Also hier wird einfach krass gelogen. Ja, und wie du auch schon meintest, dass Deutschland halt seine Waffenlieferungen mit einer angeblichen Wiedergutmachung der Shoah begründet und somit halt ein Genozid unterstützt, ist, glaube ich, auch sehr heuchlerisch. Genau, und wenn wir von Waffenlieferungen sprechen, dann müssen wir gar nicht so weit gucken. Armin, du meintest ja auch schon, wir wissen nicht, was im Hamburger Hafen passiert, also es kann auch gut sein, dass da die Waffen losgeschifft werden. Aber wo wir wissen, wo Sachen passieren, ist Kiel. Das ist auch nicht weit weg. Da sind, ich weiß nicht wie viele, aber sehr viele Rüstungskonzerne auch, also ich glaube 14, vielleicht ist das falsch, angesiedelt. Unter anderem halt auch Rheinmetall. Und ja, Rheinmetall produzierte halt auch atomwaffenfähige U-Boote, die dann dort gebaut werden und zu Anfang sogar noch an Israel geschenkt wurden und inzwischen halt verkauft werden. Ja, und weitere Verschärfung sieht man auch daran, dass jetzt, oder ich fange anders an, Scholz hat letztens in einem Gespräch mit Zelensky davon gesprochen, dass jetzt die Ukraine ein geeigneter Standort sei für aufstrebende Branchen, wie zum Beispiel die Rüstungsindustrie und Medizintechnik. Daraufhin hat Rheinmetall eine Fabrik in der Ukraine eröffnet, um da Panzer, also deutsche Panzer wieder reparieren zu können. Und vielleicht auch noch mal kurz auf die Medizintechnik eingegangen. Das hat Scholz sogar wirklich auch so begründet, dass dann aufgrund der vielen Kriegsinvaliden da dann bestimmt ja auch ganz viele Prothesen gebraucht werden. Also ja, so viel dazu. Das sieht man auf jeden Fall, wie sich halt das noch weiter verschärft und nicht nur Waffen geliefert werden, sondern dann halt auch schon Fabriken exportiert werden. Genau, und dann kommen wir so ein bisschen zu dem Punkt, der das alles abrundet, und zwar zu der Losung, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Das ist eine Losung, die von einem deutschen Sozialist, Karl Liebknecht, stammt und die er zum Beginn des Ersten Weltkrieges, also jetzt schon über 100 Jahre her, gesprochen hat. Und diese Losung ist aber weiterhin aktuell. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass wir hier nicht gegen andere Länder und gegen deren Imperialismus ankämpfen können, sondern halt gucken müssen, was können wir hier tun und dann auch unsere Unterdrücker hier, also das deutsche Kapital, hier vor Ort bekämpfen müssen. Das heißt nicht, dass wir keine internationale Solidarität ausdrücken können, sondern dass wir halt die Interessen und die Verantwortung von unserer Regierung, von unserem Staat aufzeigen und bekämpfen. Und dieses Bekämpfen hier vor Ort kann ja auch dafür sorgen oder wird auch dafür sorgen, dass es anderen unterdrückten Ländern, den Menschen dort besser geht und liefert dann halt somit auch eine Perspektive für unseren Kampf, wenn wir hier halt unseren Hauptfeind haben und wissen, gegen wen wir kämpfen müssen und nicht irgendwie in die Ferne irgendwas da machen wollen. Genau. Und es verhindert auch, dass Bevölkerungen gegeneinander aufgehetzt werden und es dann einfach zu einer ja, zum Abschlachten gegenseitig führt, weil es halt aufzeigt, wer der eigentliche Feind ist. Also nicht, dass irgendwie dann unterschiedliche Bevölkerungen alle meinen, ihr Vaterland zu verteidigen, was ja jetzt zum Beispiel in der Ukraine und in Russland tun, die das ja alle angeblich unter dem Motto, aber ja, auf die imperialistischen Interessen der Regierungen wird gar nicht eingegangen. Genau. Und dadurch, dass dann halt jeder im eigenen Land das eigene Kapital angreift, wird ja auch ein Beitrag zur internationalen Befreiung geschaffen. Ein praktisches Beispiel haben wir dafür letztes Jahr im November gesehen, wo es Hafenarbeiter in Genua ja geschafft haben, Waffenexporte zu blockieren und damit dann ja wirklich faktisch dafür gesorgt haben, dass Waffen nicht nach Israel geliefert wurden und da nicht Palästinenser morden konnten. Genau, also profitieren alle davon, wenn der Imperialismus, also nicht alle, wir, die Arbeiterklasse, profitiert davon, wenn der Imperialismus geschwächt wird. Genau, wie macht man das? Das ist, glaube ich, leicht gesagt, schwer getan oder langfristig getan. Dafür ist es auch wichtig, dass es langfristige Organisierungen gibt und auch Strukturen, die es halt tragen können und schaffen können und die dann halt den Imperialismus bekämpfen. Dafür ist es natürlich auch wichtig, dass die Palästina-Bewegung gestärkt wird und sich weiter connected und aufgebaut wird. Genau. Dafür denken wir auch, dass es wichtig ist, die Kämpfe zu verbinden und gemeinsam mit unseren Genossen, die im antifaschistischen, im feministischen und im sozialen Bereich kämpfen, halt die Zustände anprangern und für eine friedliche, sozialistische Gesellschaft aktiv werden. Und wenn es mir erlaubt und die Zeit ist auch noch erlaubt, würde ich konkret auch noch auf zwei Veranstaltungen eingehen, wo wir das tun werden. Einmal wird es im September das Rheinmetall Entwaffnen Camp geben. Das findet in Kiel statt, weil da halt auch Rheinmetall ist. Das findet schon seit mehreren Jahren statt. Und es ist ein Aktionscamp, ich habe ja auch die Daten, gucke ich einmal rauf, wo es halt Diskussionen über Strategien für gemeinsamen Kampf geben wird, aber auch aus dem Camp heraus Aktionen gegen Militär und Rüstungsindustrie geplant werden. Der Tagesabläufe werden auch noch bald veröffentlicht. Auf Instagram findet ihr die auch, einfach Rheinmetall Entwaffnen. Das ist vom 3. bis zum 8. September, halt in Kiel. Ja, kommt da gerne vorbei, ihr könnt auch nur für ein paar Tage kommen. Es gibt auf jeden Fall sehr spannende Veranstaltungen und bestimmt auch wichtige Aktionen. Und dann habe ich ja auch schon über die Militarisierung gesprochen. Es wird von uns, da liegen da hinten auch noch Flyer, nächsten Freitag, also am 12. eine Veranstaltung zur Wehrpflicht geben, weil das ja jetzt wieder in vieler Munde ist. Und da haben wir mit ehemals aktiven Kriegsdienstverweigerern und Leute, die in den Bund gegangen sind, um dort zu wirken, eine Podiumsdiskussion werden wir veranstalten, halt um unterschiedliche Perspektiven aufzumachen, wie man denn jetzt mit sowas umgeht, sollte das kommen. Also wie kann man ja darauf wirken, und da wollen wir halt unterschiedliche linke Perspektiven aufmachen. Es wird auf jeden Fall auch eine sehr spannende Veranstaltung und bestimmt auch wichtig für die kommende Zeit. Dankeschön. Vielen Dank für deinen Beitrag, nochmal für den wichtigen Hinweis auf das Camp. Du hast auch auf die Kriegslügen der deutschen Politiker hingewiesen, die wir gerade sehen. Wir kennen die eigentlich schon, also die Älteren von uns kennen vielleicht auch noch schon auch noch die Rede von Joschka Fischer, die du, Christine, angesprochen hattest, wo er über die KZs in der Balkanregion gesprochen hatte. Wir erinnern uns vielleicht auch noch an die Atomwaffen im Irak, aufgrund derer dann ja die Invasion in den Irak gestartet hat. Die Atomwaffen waren dann nicht da, die wurden nicht gefunden, aber es wurde ein sehr verwüsteter Irak hinterlassen. Und man muss natürlich sagen, dass das alles irgendwie schon Entwicklungen sind, die wir kennen, die aber sich jetzt mit dem Genozid in Gaza auf einer ganz neuen Stufe gerade eigentlich festsetzen. Und da muss man sagen, dass Lenin ja den Imperialismus eigentlich das höchste Stadium des Kapitalismus genannt hat, und der aktuelle Genozid in Gaza ist eben einer der krassesten Ausdrücke dieser kapitalistischen Barbarei eigentlich. Und deshalb, Katja, an dich einmal noch die Frage: Was würdest du sagen, wenn man die Weltlage des Kapitalismus gerade betrachtet, wie kann man den Genozid in Gaza dort eigentlich einordnen, und was würdest du für Schlussfolgerungen ziehen? Ja, ich starte auch, wie meine Vorredner, mit ein paar kleinen Anmerkungen. Und zwar erstmal herzlichen Dank, dass ich überhaupt eingeladen wurde. Ich freue mich unheimlich darüber, aber vor allem freue ich mich auch darüber, dass die Veranstaltung überhaupt stattfindet und dass die Studentinnen und Studenten der Uni im Rauen Haus so mutig waren, das so durchzuziehen. Dafür erstmal genau ein großes Danke auch. Genau, und ich finde, was halt total wichtig ist, ist, dass wir sagen, die Veranstaltung heute ist ja ein weiteres Signal dafür, dass wir uns im Angesicht des Genozids in Gaza nicht zum Schweigen bringen lassen, der ja wahrscheinlich der größte und schlimmste Genozid ist, den viele von uns in ihrem politischen Bewusstsein jemals erlebt haben. Und wir als marxistische Organisation Offensiv und wir als Kommunisten haben auch immer wieder erklärt, von Anfang an des Genozids eben auch, was der Genozid, was Krieg mit dem Kapitalismus zu tun hat und warum man eben auch auf der einen Seite natürlich Widerstand gegen den Genozid leisten muss, aber auch sich gegen den Kapitalismus langfristig organisieren muss. Und ich glaube, was wir am Beispiel des Genozids in Gaza zum Beispiel auch gesehen haben, ist natürlich, dass für den Kapitalismus, dass für die kapitalistischen Herrschenden der Krieg und der Genozid auch ein unglaubliches Geschäft bedeutet, so brutal und so schrecklich das eben auch ist. Und ich fand, Kim hat da ja auch schon viel Wichtiges dazu gesagt, beispielsweise zu der Verzehnfachung der deutschen Waffenexporte kurz nach Beginn des Genozids. Das andere, was ich jetzt auch noch gesehen hatte, war, dass vor kurzem die Aktie von Rheinmetall den Wert von 500 Euro überschritten hat, was ja offensichtlich auch im ganz direkten Zusammenhang mit dem Genozid in Gaza und mit dem Krieg in der Ukraine steht. Und das unterstreicht, denke ich, eben auch, dass mit dem Krieg, wie ich schon gesagt habe, eben im Kapitalismus ein enormes Geschäft gemacht wird und mit dem Elend und der Vernichtung und dass der Kapitalismus ein System ist, in dem die Massen von Arbeitern, von Armen, von unterdrückten Völkern eben ausgebeutet werden dafür, dass einige wenige profitieren. Und ich glaube, nochmal auch dazu, was die deutschen Waffenexporte betrifft, da wurde ja schon viel dazu gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gab so einen Artikel von der Times of Israel, den ich ziemlich krass fand, wo die Times of Israel gesagt hat, dass 99% der Waffenimporte an den Staat, also des Staates Israel, aus Deutschland und den USA stammen. Das heißt, ich finde das unheimlich wichtig, dass wir auch sagen, wenn wir Widerstand leisten wollen, müssen wir auch erstmal sehen, dass würden Deutschland und die USA aufhören, den Genozid zu bewaffnen, würden sie aufhören, den israelischen Staat zu bewaffnen, dann wäre der Genozid unmittelbar vorbei. Und das heißt, ich finde, ach so, noch mal ein anderes Beispiel dazu. Ich habe neulich so ein Video von Norman Finkelstein auch gesehen, wo er zum Beispiel auch erzählt, bei dem Krieg im Gaza 2014 war es zum Beispiel so, dass Netanyahu irgendwann 3 Schulen der Vereinten Nationen bombardiert hat, dass die Obama-Administration dann interveniert hat und ihm gesagt hat, jetzt gehst du zu weit, das kannst du nicht machen. Und dass unmittelbar danach die Netanyahu-Regierung ein 12-stündiges Waffenstillstand sozusagen erlassen hat. Und einen Monat später war der Krieg vorbei. Das heißt, wir können nicht nur davon sprechen, dass Israel einen Genozid an den Palästinensern verübt, sondern wir müssen verstehen, dass der Grund, warum der Genozid in Gaza nicht beendet wird, ist, dass Deutschland und die USA nicht wollen, dass der Genozid beendet wird. Und vielleicht im Kontext dazu, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir halt auch die Zusammenhänge weltweit erkennen, warum es hier und heute sozusagen zu so einem brutalen Genozid kommen kann. Nämlich, dass der Genozid in Gaza ja nicht irgendwie ein isoliertes Ereignis ist, das isoliert von den Geschehnissen der Welt eben stattfindet, sondern dass der Genozid im Gaza stattfindet im Rahmen einer überregionalen imperialistischen Neuordnung. Und dazu vielleicht mal ein paar Beispiele. Also ich denke, wir sehen das zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Iran, der ja auch, dessen Botschaft in Damaskus ja auch von Israel mit Raketen angegriffen wurden am 1. April und der ja auch eng im international mit Russland und China zusammenarbeitet. Wir haben das gesehen im Zusammenhang mit dem Libanon, wo wir auch gesehen haben, dass es schon etliche Angriffe der israelischen Luftwaffe gegen die Hisbollah gegeben hat. Und wir haben das auch im Roten Meer gesehen zum Beispiel, dass Deutschland ja auch die Fregatte Hessen jetzt abgesandt hat sozusagen, um gegen die Angriffe der Houthi, die ja alle Mächte sozusagen angreifen, die sich am Genozid beteiligen, um dagegen eben auch vorzugehen. Das heißt, ich denke, was wir halt sehen müssen ist, es ist ein Genozid und es findet im Kontext statt von einer überregionalen Eskalation heute auf der Welt. Und der israelische Staat und der Westen sind ja eigentlich mit die treibenden Kräfte, die das eben auch vorantreiben. Und ich weiß nicht, ob ihr das zum Beispiel auch gesehen habt, es gab zum Beispiel auch so Fotos in den sozialen Medien von so Aufnähern, die die israelischen Soldaten in Gaza getragen haben auf ihren Uniformen. Und da konnte man dann groß Israel erkennen. Ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat, aber ich lese euch mal vor, was da alles Teil von groß Israel gewesen ist. Und zwar die Nationen Syrien, Libanon und Jordanien, Teile von Ägypten, dem Irak, der Türkei und Saudi-Arabien. Das war alles Teil von groß Israel. Und ich glaube, daran können wir halt auch erkennen, was für eine faschistische und absolut größenwahnsinnige Ideologie eigentlich hinter dem Genozid in Gaza steckt, der ganz direkt von dem Westen ermöglicht und unterstützt wird. Applaus Und ich habe ja auch den Blog eben von China und Russland erwähnt, die ja so tendenziell eher auf eine Deeskalation hinwirken als der Westen. Aber ich finde, wir müssen gleichzeitig auch sagen, und das auch in Bezug auf die arabischen Staaten, dass wir auch keine Illusionen haben dürfen, dass diese kapitalistischen Staaten jetzt irgendwie alles tun werden, um den Genozid zu beenden. Weil Fakt ist ja auch einfach, dass all diese Staaten auch nicht alle Mittel ausgeschöpft haben, um den Genozid zu stoppen. Ich gebe dafür mal ein paar Beispiele. Beispielsweise Russland und China könnten ein Öl- und Gasembargo gegen Israel verhängen und die Wirtschaftsbeziehungen mit dem Staat Israel abbrechen. Das haben sie nicht getan. Und ich glaube, der Grund dafür ist ja ganz einfach, dass sie ihre kapitalistischen Handelsbeziehungen mit dem israelischen Staat ja auch einfach nicht kaputt machen wollen. Ein anderes Beispiel ist, dass das Handelsvolumen zwischen Israel und China 2023 bei 15 Milliarden Dollar gelegen hat. Das ist doppelt so viel, wie noch vor 10 Jahren. Russland zum Beispiel exportiert immer noch Vakuumölgas an eine der wichtigsten Raffinerien in Haifa. Und ich glaube, ein anderes Beispiel vielleicht noch dafür, Ägypten, wo ja viele auch Hoffnungen gehabt haben, dass Ägypten jetzt irgendwie sich auf die Seite der Palästinenser stellen würde oder so, war natürlich nicht so, sondern al-Sisi hat halt in Worten auch Zugeständnisse sozusagen von sich gegeben für die Palästinenser, Zugeständnisse gemacht, aber er hat ja nichts wirklich getan, um das Leid in Gaza zu beenden. Wir haben ja alle auch diese Fotos gesehen von Lieferungen von Lebensmitteln, die an der Grenze zum Gazastreifen aufgehalten wurden und nicht an die Palästinenser geliefert werden konnten wegen dem ägyptischen Staat. Und ich glaube, der Kern, der dahinter steckt, ist eben, dass all diese Staaten kapitalistische Staaten sind, die ihre eigenen kapitalistischen und imperialistischen Interessen verfolgen. Und ich glaube, deswegen ist es halt so wichtig, dass wir immer wieder erklären, dass die Bewegung und der Kampf, den wir alle führen gegen den Genozid in Gaza, auch ein Kampf für eine antikapitalistische Bewegung sein muss. Also ein Kampf gegen den Kapitalismus und gegen die kapitalistischen Herrschaftsbeziehungen. Und ich glaube, wie gesagt, es ist eben so, dass der Genozid in Gaza auch ein Teil ist von interimperialistischen Machtverschiebungen auf dem ganzen Planeten mit einer Klasse von Kapitalisten auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Arbeitern und Armen der Welt, die eben in dieser Situation nur verlieren können. Und das ist, glaube ich, auch auf dem Hintergrund davon relevant, dass die Regierenden in Deutschland, also SPD und Grüne gerade allen voran so und die FDP natürlich auch, massiv Aufrüstung betreiben, also vor dem Hintergrund dieser imperialistischen Konflikte. Und nicht nur das, sondern auch, dass sie massiv Propaganda für den Krieg betreiben und dass jeder, der sich gegen den Genozid stellt, eben gleichzeitig mit Antisemitismusvorwürfen sowieso beworfen wird, aber eben auch mit massiver Repression durch den deutschen Staat eben zu kämpfen hat. Und deswegen ist es auch so wichtig, was zum Beispiel die Students for Palestine eben gemacht haben am Rauen Haus, weil was ich so gehört habe, war es ja auch so, dass die Wichern-Schule beispielsweise, die irgendwie um die Ecke, also ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber in der Nähe des Rauen Hauses auch ist, eine Frau eingeladen hat, nämlich Jenny Habermann, so eine ultraradikale, rechtsradikale Zionistin und Unterstützerin des Genozids, und die sollte sozusagen eine verpflichtende Veranstaltung machen vor den 9. Klassen der Wichern-Schule. Und was ich so gehört habe, war das so, dass die Studenten eben an der Uni dann gesagt haben, wir wollen dem Widerstand leisten, wir wollen aufklären über den Genozid und dorthin gegangen sind und eben auch versucht haben, Flyer unter den Schülern zu verteilen. Und ich finde, das ist halt ein enorm wichtiges Beispiel, weil eigentlich das, was wir da gesehen haben, passiert in ganz Deutschland, dass in Schulen versucht wird, Propaganda für den Genozid in Gaza irgendwie zu verbreiten. Und ich finde, das ist eins der ersten Beispiele, wo sich Schüler und Studenten mal aktiv gewehrt haben und gesagt haben, wir lassen uns das nicht mehr gefallen, wir wollen diese Kriegstreiberei nicht länger hören. Und und ich finde, was man, also zum einen, das, was ihr gemacht habt, war das einzig Richtige, aber ich finde, was man an der Stelle auch mal sagen muss, ist, dass das, was die Wichern-Schule gemacht hat und auch das, was euer Rektorat gemacht hat, ja nicht einfach harmlos ist. Das ist kein Side-Fact oder so, sondern das ist eine aktive Unterstützung für den Genozid, das ist Kriegspropaganda, und als solches sollte man es eben auch bezeichnen. Und es ist auf jeden Fall eine Schande, das ist richtig. Und ich finde, wir dürfen auch nicht vergessen, dass es ist natürlich immer so, ne, dass man auch eingeschüchtert wird in solchen Situationen, dass versucht wird, dass wir uns einzuschüchtern, Polizei zu schicken, Hausdurchsuchungen und so weiter und so fort. Aber ich finde, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wenn wir sowas machen, wenn wir an Schulen gehen und uns gegen sowas wehren, dann sind wir halt auch nicht allein, sondern wir sind Teil von einer Bewegung von Millionen auf der ganzen Welt, die sich wehren wollen gegen den Genozid in Gaza. Wir haben zum Beispiel gesehen, wie ja schon erwähnt wurde von Christine auch, dass in den USA massenhaft Proteste an Hochschulen stattgefunden haben und die Bewegung so stark war in den USA, dass es ja auch so war, dass zum Beispiel so Versammlungen von Demokraten stattgefunden haben, die gesagt haben, dass sie Biden in den Vorwahlen nicht wählen wollen und das ja eigentlich auch von den Wahlumfragen Biden jetzt wirklich in Bedrängnis gebracht hat, weil die Kritik am Genozid in Gaza in der US-amerikanischen Bevölkerung so groß ist. Wir haben in Großbritannien gesehen, dass George Galloway, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, aber dass George Galloway, das war so ein Typ, der jetzt Abgeordneter für die Stadt Rochdale geworden ist, dass der gewählt wurde gegen die Kandidaten der großen Parteien, also gegen die Tories und Labour und so weiter, aber einzig und allein deswegen, weil er der Einzige war, der sich gegen den Genozid in Gaza ausgesprochen hat. Und ob man Galloway jetzt gut oder schlecht findet, finde ich an der Stelle gar nicht so wichtig, sondern ich finde, das zeigt einfach die Machtverschiebung, die es da gegeben hat, dass die Massen nicht mehr bereit sind, sich sozusagen diese pro-israelische oder pro-Genozid-Hetze eben weiter anzuhören. Und ich finde, deswegen ist es halt wichtig, dass wir sagen, die ganze Welt blickt auf Gaza und dass nämlich Widerstand zu leisten der einzige Weg ist, wie wir Druck aufbauen können, damit dieser Genozid endlich beendet wird. Und ich finde, wir müssen eben sehen, wie ich halt versucht habe, auch darzustellen, wir haben Machtverschiebungen auf dem ganzen Planeten, es gibt eine enorme Kriegsgefahr und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass uns die Herrschenden und Mächtigen in allen Ländern dieser Welt nicht helfen werden und dass jetzt der Moment ist, wo wir uns wehren müssen und sagen müssen, Schluss mit dem Genozid in Gaza, Schluss mit den Waffenlieferungen in Kriegsregionen und kein Vertrauen in die kapitalistischen Regierungen, die den Genozid bewaffnen und unterstützen, die Kriege vorantreiben, an denen die einfachen Menschen dieser Welt nur verlieren können. Und jetzt ist der Moment, wo wir Widerstand von unten stärken müssen für den Kampf um ein freies Palästina, für die Befreiung aller unterdrückten Völker und für die Befreiung der Menschheit von der kapitalistischen Klassengesellschaft. Und jedem, der dem zustimmt, kann ich nur auffordern, sich uns anzuschließen. Ja, es wurde schon viel Gutes gesagt und auch meine Abschlussworte habe ich auch schon gesagt. Aber ich wollte nochmal sagen, auch danke an euch, dass ihr alle hier seid. Ich glaube, es zeigt, wie voll dieser Raum ist, was für eine Stärke und auch was für ein Potenzial in dieser Bewegung steckt. Und ich freue mich, euch alle weiterhin auf der Straße und auch bei Veranstaltungen zu sehen. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.